Die Weltöffentlichkeit würdigt die Neujahrsansprache vom Genossen Kim Jong-un. Der Vorsitzende des Nationalen Sozialideologie-Studienkomitees der Demokratischen Republik Kongo hob hervor, die Neujahrsansprache vom obersten Führer Koreas Kim Jong-un sei ein großes, unsterbliches Programm, das den Koreanern neue Siegeszuversicht gebe. Der Leiter der italienischen Kim Il-sungismus, Kim Jong-ilismus Studiengruppe Herumo unterstrich, die Erfolge des sozialistischen Korea im Vorjahr ermutigen die nach Souveränität strebende progressive Menschheit sehr. In einer Erklärung betonte die russische Gruppe für Solidarität mit der TVRK, die Neujahrsansprache von Genossen Kim Jong-un widerspiegele sein heiliges Vorhaben, den Koreanern ein reicheres und zivilisierteres Leben zu gewährleisten und Korea ewig zu einem starken Staat zu machen, den niemand anzutasten wage. Daher bewege die Neujahrsansprache die Herzen der ganzen Menschheit ganz stark. Der Vorsitzende der slowenisch-koreanischen Freundschaftsgesellschaft meinte, Herr Kim Jong-un habe in seiner Neujahrsansprache die Wege zur Einleitung der neuen Wende bei der selbstständigen Wiedervereinigung Koreas erklärt. Die Gesellschaft für Freundschaft mit Korea hob in ihrer Erklärung hervor, dass die Neujahrsansprache vom Herrn Kim Jong-un eine glänzende Zukunft Koreas verspreche. Der stellvertretende Vorsitzende des russischen Verbandes der Schriftsteller äußerte, in der Neujahrsansprache vom Genossen Kim Jong-un widerspiegele sich seine hehre Anschauung über das Volk. Unter der Führung von Kim Jong-un, der das Volk himmelhoch achte und es für Lehrer halte, werde das koreanische Volk die koreanische Revolution sicher vollenden.